Verachtung mit tieferem Sinn. Ich nehme mir einfach kein Blatt vor dem Mund, aber meine Knacken, sie bleiben mein Eigentum. Also sprech ich Gewalt mit gewaltigem Sound. Ich hasse die Welt und die Menschen um mich. Verdammt und verflucht und verflixt. Das Messer, das durch deinen Kopf durchsticht, erst den Schädelknochen, bis es auf das Hörtal trifft. Ihr wolltet mein Handeln doch kontrollieren. Ich entziehe mich eurem Visier. Bleib unter dem Radar versteckt wie ein Tarnkappenbomber und bombe dich einfach nur weg, du kleines Insekt. Was für ein Messerstecher bist dein Blut in einer von denen sprichst. Junge, erwähn mich nicht, du Blattgesicht. Chemisches Ekelkind oder ich erledige dich. Per mehrfachen Messerstich in deine hässliche, dumme Visage. Du malst gern mit Farbe, ich male mit Blut. Seh ich die Fresse, bekomme ich Wut und will einfach dort drauf schlagen. Kopf abschneiden, wem tust du mit deinen Spargelarmen? Erinnerst du mich an Insassen von Gefangenenlagern? Ihr Spinner, ihr labert euch eure Scheiße zurecht. Ein Knecht wie du bleibt für immer ein Knecht. Egal was du laberst im Internet, du peinliches Subjekt, verdienst keinen einzigen Funken Respekt. Ein Fuß und ein Tritt in deinem Gesicht. Du weißt einfach nicht, wie einfach es ist, dich für immer und ewig zu knechteln. CK1, what the fuck? I don't give a damn. CK1, what the fuck? I don't give a damn. CK1, what the fuck? I don't give a damn. CK1, what the fuck? I don't give a damn. Und roh, machst du so weiter, dann bist du bald tot. Ich erfahre sonst Zeit, wo du so wohnst, und komme dann um dich zu